WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, ganz pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht eine freie Themennacht wieder. Ihr könnt euch melden, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, zu welchem Thema auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50. Ich würde mich gerne mit euch unter anderem über Folgendes unterhalten. Es gibt eine Studie, eine wissenschaftliche Studie aus Israel. Diese Studie wurde von der Wissenschaftlerin Orna Donat, wie immer man sie aussprechen mag, vorgelegt, in der es um Mütter geht, die ihr Muttersein im Nachhinein bereuen. Und damit hat sie eine weltweite Diskussion ausgelöst, denn offenbar scheint es doch zumindest in der westlichen Welt viele Frauen zu geben, die es im Nachhinein bereuen, dass sie ein Kind bekommen haben. Und ich möchte mal drei kurze Zitate vorlesen aus dieser Studie. Da sagt eine Mutter von drei Kindern: Wenn ich heute zurückgehen könnte, hätte ich natürlich keine Kinder. Das ist absolut selbstverständlich für mich. Eine Mutter von zwei Kindern sagt: Wenn ich den Einblick und die Erfahrung von heute damals schon gehabt hätte, hätte ich nicht einmal ein Viertel eines Kindes bekommen. Es ist der Albtraum meines Lebens. Und eine weitere Frau hat gesagt: Ich liebe meine Kinder, aber ich liebe es nicht, Mutter zu sein. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, ich würde mich für die Kinderlosigkeit entscheiden. Ich brauche einfach zu viel Zeit für mich und meine Kinder rauben mir diese Zeit. Ich muss sagen, ich war ziemlich platt, als ich das gelesen habe, und weiß nicht so recht, ob das Studien, können ja nur alle Leute machen und Studien belegen ja nur nicht sehr viel, ob das nur Einzelstimmen sind oder ob das schon eine beträchtliche Mehrheit ist von Frauen. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen, was ihr von dieser Studie und den Aussagen dieser Studie haltet und natürlich gerne auch mit Müttern, die es vielleicht ganz anders sehen oder vielleicht sogar, wie diese Studie das beschrieben hat. Also, freie Themennacht und wir können sehr gerne auch über dieses Thema reden. 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und schon geht's los mit dem Stefan. Stefan ist 37. Guten Morgen, Stefan. Ja, guten Morgen, Jürgen. Stefan, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich hatte immer gehofft, ich könnte dich mal zu einem erfreulicheren Thema anrufen. Zwar ist mir heute was passiert. Ich bin von der Arbeit nach Hause gefahren und habe einen Motorradfahrer überfahren. Und ich bin zwar nicht schuld gewesen, das heißt, also ich bin auf einer Landstraße gefahren und der Motorradfahrer kam von rechts raus, in der Kreuzung kam er von rechts rausgefahren und ist einfach ganz knapp vor mir einfach links rübergezogen. Also der wollte links abbiegen und ich hatte überhaupt keine Chance mehr, irgendwie auszuweichen. Ich habe noch im letzten bisschen Reflex, bin ich noch ein bisschen rübergezogen, aber es hat überhaupt nicht mehr gereicht. Und also du wolltest gerade ausfahren, der genau. Kam von rechts. Du warst aber auf der Vorfahrtstraße. Genau, richtig. Der fuhr auf deine Fahrbahn vor dich hin und wollte dann links abbiegen. Genau, richtig. Also um dich rum quasi fahren. Ja, genau. Er wollte einfach ganz normal links abbiegen. Quasi in letzter Sekunde um dich rumfahren. Genau. Und ich weiß nicht, ob er mich einfach nicht gesehen hat oder ob es falsch eingeschätzt hat oder ob er mit seinem Motorrad einfach nicht richtig aus dem Quark in dem Augenblick dann kam. Er hätte definitiv stehen bleiben müssen. Ja, auf jeden Fall, genau. So, was ist dann genau passiert? Ja, und dann hat es halt einen riesigen Knall gegeben. Also ich habe im letzten Augenblick habe ich noch gedacht, was macht er da? Und dann hat es auch schon geknallt. Beide Airbags sind aufgegangen und da hatte ich so ein Mini-Blackout, sage ich jetzt mal, und musste dann erstmal, nachdem ich stehen geblieben bin, erstmal kurz realisieren, was gerade passiert hier. Das ist ja totaler Wahnsinn. Du bist also seitlich auf den Motorradfahrer draufgefahren. Genau, richtig. Also ich habe den mit der Seite erwischt, also vorne rechts mit dem Wagen. Also ich habe ja noch ein kleines bisschen rüberziehen können und habe ihn dann mit der rechten Seite vorne, also mit der rechten Ecke quasi vom Auto, habe ich ihn in der Seite voll erwischt. Mhm. Und So, Airbags gehen auf, Notbremsung gemacht. Genau, du richtig. Du hast einen Schockmoment, aber wirst wahrscheinlich dann doch nach ein paar Sekunden wieder klar. Genau. Du bist ausgestiegen. Genau, ich bin dann ausgestiegen und dann sind auch schon die Ersten zu ihm hingerannt. Und der Erste, das war ein LKW-Fahrer, der rief dann auch schon, ruf mal Notarzt, ruf mal Notarzt. Und bin ich wieder zum Auto, habe mein Handy gesucht, weil das ist auch erstmal irgendwo da rumgeflogen. Was hast du denn gesehen, als du ausgestiegen bist? Welches Bild zeigte sich dir? Ich habe nur gesehen, dass ganz viele Trümmer da auf der Straße lagen, also abgesplittertes Plastik, Glas und so. Und eben zwei Männer, die eben bei dem Motorradfahrer waren und der dann eben so auf der Seite dann eben lag. Mhm. Und ja, dann habe ich halt ganz schnell die Polizei angerufen, musste mich erstmal sammeln. Ich wusste gar nicht genau, in welchem Stadtteil bin ich jetzt. Ich fahre zwar jeden Tag daher, aber ich kannte jetzt auch die Straßennamen nicht. Ja, es hat auf jeden Fall dann noch relativ gut geklappt und dann kam auch relativ zügig dann die Polizei und Krankenwagen. War der Mann Bewusstsein? Ja, richtig, das ist es auch noch. Ich habe gedacht, so schlimm das alles aussieht, hat sich wahrscheinlich sämtliche Knochen gebrochen, aber ich habe gedacht, er ist jetzt nicht lebensbedrohlich verletzt, weil er war ansprechbar und er hatte sogar auch noch ein bisschen seine Beine bewegt und ich dachte, Gott sei Dank, dann hat er nichts an der Wirbelsäule abbekommen. Mhm. Und wer hat dem Mann den Helm abgenommen? Das waren die Ärzte, glaube ich. Also hat keiner von den Ersthelfern gemacht. Das haben die, glaube ich, erst im Krankenwagen gemacht. Dann hat es ewig lang gedauert auch. Die haben ihn dann behandelt ganz lang. Irgendwann kam dann sogar noch ein Hubschrauber und die haben ungefähr, also nur eine Stunde haben die da gestanden und haben dann ihn im Krankenwagen behandelt. Und dann habe ich auch echt schon ein komisches Gefühl dann gehabt und habe gedacht, Mensch, wenn es so lange dauert, das sieht echt ernst aus. Mhm. Aber ja. War es hoffentlich nicht, hat man dir das gesagt? Ja, und das ist eben das Schlimme dabei. Irgendwann kam dann der Polizist zu mir und hat mich dann gefragt, ob ich denn schon was wüsste. Und ich gesagt, nee, ich weiß gar nichts. Und dann kam er zu mir und sagte, ist verstorben. Ach du, ich hatte jetzt die Hoffnung, dass er... Nee, leider nicht. Er ist verstorben, er ist vor Ort quasi verstorben. Genau, zum Krankenwagen verstorben. Und auch, obwohl jeder Polizist, also es waren ja einige da und auch die Zeugen, die da waren, Polizisten, jeder hat zu mir gesagt, bist da nicht schuld dran, mach dir keine Vorwürfe. Polizisten haben gesagt, machen die sich keine Vorwürfe, so gut es geht. Wie schnell bist du ungefähr gefahren? Also auf der Landstraße, vorher ist noch 100 erlaubt, ab der Kreuzung ist 70 erlaubt, also 70 bin ich dann auf jeden Fall auch gefahren. Aber das ist natürlich ein extremer Aufprall, wenn man ja, klar. mit 70 von einem Auto erwischt wird und er war ja, auch in Bewegung mit seinem Motorrad. Ja, genau. Hast du das Gesicht des Mannes, das hast du gesehen? Ja, als er auf der Straße lag, klar. Er noch bei Bewusstsein, sagst da du? Da war er noch bei Bewusstsein. Das heißt, er hat die Augen aufgehabt. Ja, richtig, genau. Er hat noch mit den, also ich war so ungefähr einen Meter von ihm weg, weil ich auch noch mit der Polizei nebenher telefoniert habe und hatte dann eben gesehen, dass die Ersthelfer sich dann auch mit ihm noch unterhalten haben. Das ist ja wirklich das Schlimmste, was einem so passieren kann im Straßenverkehr. Man ist definitiv absolut nicht schuld und es kommt ein Mensch ums Leben. Ja. Ich frage es jetzt nochmal ganz klar. Da gibt es nichts dran zu deuteln, du bist nicht schuld. Genau, also so hat es mir jeder gesagt, so hat jeder Polizist gesagt, weil er hätte einfach stehen bleiben müssen. Er hätte definitiv nicht von rechts einfach auf die Straße ziehen. Weil du auf eine großen Vorfahrtstraße gefahren bist. Genau, richtig. Ja. Da gilt er nicht rechts vor links. Nee, also klar. Mhm. Nee, Entschuldigung, habe ich mich jetzt gerade verplappert. Mhm. Nee, also es war definitiv, ich war auf der Vorfahrtstraße. Mhm. Und er hätte einfach rechts stehen bleiben müssen. Warum er da rausgezogen ist, ich weiß nicht, es war so knapp vor mir, also wären es jetzt noch irgendwie 50 Meter gewesen oder 30, hätte ich ihn vielleicht irgendwie verzögern können oder irgendwas. Du konntest den auch nicht von rechts kommen sehen. Nee, ich habe ja gedacht, der bleibt da stehen. Ja. Ich habe die ja nur noch da stehen sehen, weil ich habe halt Vorfahrt und alle anderen, die daher gefahren sind, haben ja auch Vorfahrt. Mhm. Und dann habe ich die halt noch da so rechts stehen sehen. Und ganz plötzlich zieht er halt einfach vor mir raus. Und das war so knapp. Ja. Und die Polizisten hatten dann ja auch so die Bremsspur und sowas alles dann so markiert und abgezeichnet. Mhm. Und da sieht man das auch. Also da, wo ich dann rausgezogen bin, also ich hatte wirklich keine Chance, irgendwas zu machen. Mhm. Du musstest dann längere Zeit vor Ort bleiben, wie du es gerade schon beschrieben hast. Genau. Dann hast du diese furchtbare Nachricht gehört. Konntest du denn dann bald den Unfallort verlassen? Es hat dann noch ein bisschen gedauert, also es hat ewig lang gedauert. Ich konnte Gott sei Dank dann noch meine Mutter erreichen, die mich dann abgeholt hat, weil ich wohne auch nicht da, wo das passiert ist. Also ich wohne noch ein Stückchen von weg, wusste auch gar nicht, wie ich da wegkommen sollte. Also ich war dann total überfordert in dem Moment. Einmal warst du überfordert, fuhr das Auto denn überhaupt noch? Nee, der war komplett hin, der Wagen. Der ist ein Totalschaden. Dann hat dich jemand abgeholt? Genau, meine Mutter hat mich dann abgeholt. Ja. Und als ich es gehört habe, bin ich dann auch erstmal kurz zusammengebrochen und erstmal geheult, weil ich die ganze Zeit so gehofft habe, dass ich bitte durchkomme. Weil alles mit dem Auto, ist ja alles scheißegal. Ich habe auch selbst nicht viel abgekriegt, aber ich denke die ganze Zeit, was ist mit der Familie? Ne? Wie war das jetzt die letzten Stunden? Wir haben jetzt schon tiefe Nacht. Wie ist es dir jetzt in den letzten Stunden ergangen mit dieser Gewissheit im Kopf? Ich versuche das irgendwie zu realisieren. Also ich habe... Da sind so viele Gedanken, die einem so durch den Kopf gehen. Ich war auch noch ewig lange im Krankenhaus, weil, wie gesagt, der Unfall selbst war zwar so um 17 Uhr, aber bis dann da erstmal alles geklärt war, dann zurückfahren zum Krankenhaus, da hat es dann auch noch lange gedauert. Ach, du musstest zum Krankenhaus, weil du auch irgendwie was hattest, oder warum? Ja, ich habe mir den linken Daumen irgendwie recht stark geprellt und komplett taub, weil das auf den Nerv gegangen ist oder auf den Nerv geht. Wie geht? Aber das ist alles in Ordnung jetzt wieder. Ja, ein bisschen Kopfschmerzen, das wird in den nächsten Tagen wird das dann ganz weg sein. Was hat die Polizei gesagt, wie das jetzt weitergeht? Die hatten nur gesagt, dass sich morgen nochmal jemand melden wird bei mir. Gegebenenfalls muss ich nochmal zur Polizeiwache, muss dann nochmal da auch nochmal schildern, was passiert ist. Vielleicht kriege ich aber auch nur einen Anhörungsbogen zugeschickt. Das wusste man jetzt nicht so ganz genau. Wie geht man damit um, dass man Mitverursacher der Tötung eines Menschen ist, obwohl man keine Schuld trägt? Das wüsste ich auch gerne. Deswegen habe ich ja gedacht, ich rufe mal an. Ich hatte auch gerade schon, Gott sei Dank, mit einer sehr guten Freundin gesprochen und hat mir auch schon die ganze Zeit zugehört. Es könnte ja sein, es könnte ja in der Tat sein, dass die Angehörigen mit dir Kontakt haben möchten, um das auch erklärt zu bekommen. Daran denke ich halt auch schon die ganze Zeit. Ich meine, auf der einen Seite möchte ich denen auch gerne sagen, wie leid mir das tut. Und auf der anderen Seite möchte ich irgendwie auch nicht mit irgendwem da sprechen, weil ich mir dieses Szenario gar nicht momentan so richtig vorstellen kann, wenn die dann vielleicht dann auch zusammenbrechen, logischerweise. Lasst euch jetzt erstmal vielleicht ein paar Tage Zeit vergehen und mach es zunächst schriftlich. Schreibt der Familie oder den Angehörigen das, was du für richtig hältst, und leite den Brief über die Polizei oder die Staatsanwaltschaft. Da wird es Möglichkeiten geben, dass der Brief dann bei den Leuten ankommt. Und wenn die dann vielleicht das Gespräch suchen möchten mit dir, dann solltest du schon zur Verfügung stehen, finde ich. Ja, das denke ich auch. Es ist für die Leute hilfreich, dass man will dann ja auch Details erfahren, wenn man jemanden verloren hat. Und vielleicht ist es aber auch für dich gut, das dann auch nochmal zu erzählen und dich auch nochmal damit auseinanderzusetzen. Das ist eine ganz schwierige Situation. Das ist eine ganz schwierige Situation. Du kannst es dir nur tausendmal einbläuen, dass du nicht schuld bist und dass der Mann schuld ist. Der Tote ist schuld. Nicht du, der Tote ist schuld. Ja. Er war unaufmerksam, er war fahrlässig, er war vielleicht selbst überschätzend, was auch immer. Dass er dachte, ich komme da irgendwie rum, und er kam nicht mehr rum. Aber du bist nicht schuld. Das hilft einem im Moment dann, aber irgendwie dann trotz alledem dann eben nichts. Ne? Man grübelt irgendwie, wärst du 5 Minuten später von der Arbeit losgefahren oder 5 Minuten früher von der Arbeit, dann wärst du vielleicht nicht da gewesen. Aber das sind ja alles Gedanken, die bringen ja dann nichts. Die bringen nichts. Deswegen finde ich das Gespräch und die Auseinandersetzung wichtig. Wie gesagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, doch zu sprechen, dann sprich. Mhm. Ich rate dir auch, wenn es dir jetzt zu nahe geht und du damit nicht klarkommst, du vielleicht im Freundeskreis nicht genügend Ansprechpartner hast, dann geh für ein paar Stunden mal zu einer Beratungsstelle, zu einer psychologischen Beratung. Das kann auf keinen Fall schaden und kann dir nur helfen. Wir werden dir gleich noch ein paar Adressen an die Hand geben, und vielleicht kriegst du auch noch Adressen von der dich betreuenden Polizeidienststelle. Aber wir sind ja auch gut ausgerüstet mit den Adressen. Das war auch meine Hoffnung. Es tut mir natürlich für den Menschen leid, aber es tut mir auch sehr für dich leid. Man ist natürlich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auch ein gewisser Zorn kommt auch in mir auf. Ja, klar. Weil der Mann hat sich das angetan und hat es dir angetan. Wenn er ein vorsichtiger Fahrer gewesen wäre, Verkehrsteilnehmer, wäre alles gut gelaufen. Ja, also sein Kumpel, mit dem er wohl unterwegs gewesen ist, der war halt dann auch noch da, der hat das Ganze dann, also der ist wohl scheinbar in eine andere Richtung abgebogen und hat das dann so im Rückspiegel noch gesehen und ist dann wieder zurückgekommen. Mhm. Und hat dann halt noch so erzählt, dass er eigentlich ein sehr vorsichtiger Fahrer ist. Und warum auch immer das passiert ist, er kann sich das auch nicht erklären. Also, und vor allen Dingen, ist er wirklich einen Meter vor mir rausgezogen, so gesehen. Und es war so knapp. Ja. Ich weiß nicht, ob er vielleicht noch irgendwie im hinterher geguckt hat, einen anderen Motorradfahrer, der da... Ja, das ist müßig. Da gibt es 1000 Erklärungen. Ja, genau. Stefan, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst von Jürgen, unserem Psychologen, heute Nacht zurückgerufen. Super, vielen Dank dafür. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Noch. Tschüss. 0800 220 50 50, freie Themennacht heute. Und hier ist der Daniel, der ist 31. Guten Morgen, Daniel. Hallo, Domian. Hallo, Daniel. Um was geht's denn bei dir? Bei meinem Thema geht's um meine Frau. Um deine Frau? Genau. Was ist denn los mit deiner Frau? Die ist vor knapp 2 Wochen ist die abgehauen. Und seitdem hat sie sich eigentlich kaum gemeldet mehr und... Wie lange seid ihr denn schon zusammen oder verheiratet? 7 Jahre sind wir zusammen. 7 Jahre. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Und sie ist vor 2 Wochen einfach so abgehauen? Einfach so abgehauen. Sie hat zu mir später gesagt, sie hat sich verliebt und... Aha, es gab also schon Kontakt danach wieder. Ist Kontakt bestanden, ja. Wie hat... Welcher Kontakt? Hauptsächlich SMS-Kontakt oder Mail-Kontakt. Mhm. Also sie hat sich verliebt. Genau, ja. Wie war denn eure Ehe in den letzten Monaten? In den letzten Monaten eigentlich nicht mehr so gut. Warum? Was war da los? Sie hat gemeint, sie fühlt sich nicht mehr wohl und... Und warum fühlte sie sich nicht mehr wohl? Sie hat gemeint, ich sperre sie ein und ich eng sie ein und... Du sperrst sie ein? Hast du sie eingesperrt? Ja. Nein, das will ich nie machen. Wie kam denn der Eindruck bei ihr zustande, dass du sie einengst? Kann ich schwer sagen. Hast du nicht gefragt? Wenn man sowas gesagt bekommt, fragt man doch nicht. Ich habe zwar schon gefragt, was sie hat, aber sie hat immer gesagt, sie hat nichts. Und sie hat halt immer mit anderen darüber geredet, irgendwie mit Verwandten oder so. Aber nie mit mir eigentlich so konkret. Das heißt, irgendwas stimmte da nicht, aber ihr habt nicht ordentlich miteinander geredet. Genau, ja. Oder sie hat nicht ordentlich die Karten auf den Tisch gelegt. Nie wieder richtig geredet miteinander und sie hat halt gemeint, es geht seit 2 Jahren schon so, dass sie sich nicht mehr wohlfühlt und... Seit 2 Jahren geht das schon so? Hat sie gemeint, seit 2 Jahren ungefähr. Und wann hat sie, wenn das schon seit 2 Jahren so geht, wann hat sie das denn zum ersten Mal ausgedrückt, ihr Unbehagen? Sie hat, wie gesagt, eigentlich so mit mir nie drüber geredet. Das hat sie auch selber zugegeben. Irgendwie. Aber hast du nicht gemerkt in den letzten 2 Jahren, bleiben wir mal bei den letzten 2 Jahren, dass irgendwas nicht stimmt? Ja, doch, gemerkt habe ich schon was. Aber dann hast du auch nicht richtig nachgebohrt. Nicht wirklich, ne? Also haben da 2 Leute, wie das so oft im Leben passiert, so nebeneinander hergelebt und... Ja, so ungefähr, genau. Mhm. So, jetzt hat sie dir gesagt, sie hat sich neu verliebt. Genau, ja. Also, sie hat es dir geschrieben. Sie hat es mir so geschrieben per SMS, genau. Weißt du irgendwas Näheres über die neue Liebe? Ich weiß nur halt, den Typen hat sie über ein Chatportal kennengelernt. Mhm. Und das ist aber nur so 2 Monate früher gewesen. Also ungefähr 2 Monate. Hat sie den Kontakt gehabt vorher. Und lebt sie jetzt schon? Lebt sie jetzt schon bei dem? Sie lebt jetzt bei dem, ja. Aber also wie gesagt, ich weiß, der Typ ist auch verheiratet. Und wie geht das dann? Wie kann sie dann? Aber der lebt getrennt von seiner Frau, sonst geht das ja schlecht. Die Frau, die haben es aus der Wohnung geschmissen, haben sie gesagt. Also hat sie zu mir gesagt. Wenn man 7 Jahre verwandelt ist, eng miteinander ist und ihr wohnt wahrscheinlich viele Jahre auch zusammen schon. Da kann man ja nicht einfach so abhauen. Da hat man ja 1000 Sachen in der Wohnung. Wie ist das denn geregelt? Sie hat halt ihre Kleidung mitgenommen, ihre Schuhe und ihre Wertsachen und sonst eigentlich nichts. Also Möbel oder so gar nichts. Mhm. Es gab aber noch kein Telefonat in den letzten zwei Wochen. Doch schon, aber wie gesagt, sie hat halt gesagt, sie hat sich neu verliebt und sie lebt jetzt bei dem und... Und hat sie eine Perspektive genannt, wie es weitergehen soll? Eigentlich gar nicht, weil sie hat zu mir gesagt, ich soll mir überlegen, wie es weitergehen soll und was ich machen will, aber sie konkret hat eigentlich gar nichts gesagt. Sie so. Hat dir gesagt, du sollst dir überlegen, wie es weitergehen soll. Genau, wie ich weitermachen soll, wegen Scheidung oder so, also praktisch sie verlässt sich nur auf mich jetzt, wie ich weitermache. Hast du sie nicht gefragt, willst du zurückkommen? Das habe ich schon gefragt, aber sie hat gesagt, sie will das auf uns zukommen lassen, das hat sie gemeint. Praktisch ein bisschen Zeit vergehen lassen und vielleicht wird's wieder. Das sind aber vage Aussagen. Sie will das alles auf sich zukommen lassen. Hast du nein, ich habe sie so gefragt und sie hat gemeint, sie will das auf sich zukommen lassen. Hast du nicht auch ein bisschen Wut auf deine Partnerin? Schon, ja. Also ich bin auch ziemlich verletzt und wie gesagt, ich liebe sie jetzt noch und... War das deine große Liebe oder ist das deine große Liebe, diese Frau? Das ist meine erste Frau und auch meine große Liebe, ja. Deine erste Frau? Mhm. Hast ja relativ spät angefangen. Mit 24. Und warst groß verliebt. Ich war riesig verliebt, ja, weil die habe ich damals kennengelernt, auch über ein Chatportal. Mhm. Wir haben ein halbes Jahr ungefähr geschrieben erst, dann getroffen und hat einfach gefunkt bei mir. Weißt du, ich finde das so traurig, wenn solche Sachen so sang- und klanglos irgendwie auseinandergehen, wenn man sich nicht traut zu reden. Es gibt nichts Schlimmeres, als in einem Konflikt, einem persönlichen Konflikt, zu feige sein, wenn man feige ist und nicht spricht. Das ist immer schlimm, man muss immer sprechen. Sie spricht nicht, aber du hast ja auch nicht genug gesprochen, du hast ja auch nicht nachgefragt. Manchmal ist das Sprechen schwierig und man hat Angst davor, weil man Dinge hört, die man vielleicht nicht hören will. Aber manchmal birgt das Sprechen auch die Chance, dass man vielleicht die Kurve wieder kriegt. Ohne Sprechen kann man alles vergessen. Jetzt ist die Frage, ob sie bereit ist, sich mit dir mal zu treffen. Das habe ich schon gefragt, aber sie, also momentan will sie nicht, hat sie gemeint. Gut, wenn sie nicht mal sich mit dir treffen will, dann will sie wahrscheinlich auch nicht sich mit dir zusammen mit einem Eheberater hinsetzen. Das wahrscheinlich auch nicht, Paarberatung machen. Den Vorschlag habe ich auch schon gemacht, eigentlich vorher schon, bevor dass sie weg ist, aber sie wollte nicht, weil ich habe gemeint, das bringt nichts mehr und andere können uns auch nicht helfen und du hast halt gesagt, weil ich habe eigentlich den Vorschlag schon gemacht mit Eheberatung oder sowas. Daniel, ich würde an deiner Stelle jetzt gar nicht das Zepter in ihre Hand geben, nach dem Motto, es wird sich jetzt schon irgendwie fügen, je nachdem wie die Dame sich jetzt entwickelt, die Stimmung. Ich würde an deiner Stelle jetzt sagen, pass auf, mir liegt sehr viel daran. Ich habe immer noch große Gefühle für dich. Ich möchte, dass wir beide uns zusammensetzen und dass wir reden. Und wenn bei dem Reden vielleicht auch herauskommt, dass wir nicht zusammen mehr passen, aber lass uns reden. Wenn sie das nicht will, dann geh auf Distanz und lass dich nicht hinhalten. Sonst wirst du mürbe daran, dann wirst du fertig mit Nerven. Denn es könnte jetzt passieren, dass sie dich jetzt Wochen und Wochen und Wochen und Monate lang hinhält. Ja, das kann sein. Ja. Und das darf nicht sein. Du musst sagen, wenn du das nicht möchtest, dann ist es jetzt halt, dann ist es vorbei. Und wenn es für dich, wenn dir das Herz auch bricht. Das ist traurig, ne? Ja, das ist sehr traurig. Ja. Also ziemlich eigentlich kurzfristig so und eigentlich gesagt, ich habe nichts gewusst an dem Tag, weil ich bin in die Arbeit gefahren, dann hat sie noch gesagt, bis später, hat mir einen Kuss gegeben auf den Mund und alles ganz normal geredet, wie immer. Und wie ich am Abend nach Hause gekommen bin, wie gesagt, war alles gepackt, sie war weg und Handy war ausgeschaltet, ich habe sie an dem Tag nicht mehr erreicht. Erst nächsten Tag ist eine SMS gekommen, hey, du brauchst dir keine Sorgen machen, mir geht's gut. Ja, mega Schock. Das ist eigentlich der erste Kontakt gewesen. Ist das jetzt so, dass du auch von dir aus anrufen kannst? Geht sie ran, wenn du anrufst? Das habe ich eigentlich noch nie probiert, weil ich gehe eigentlich nur ran, wenn sie anruft oder sie sich meldet. Also ich baue momentan gar keinen Kontakt zu ihr auf. Okay, dann ich würde jetzt an deiner Stelle einmal noch initiativ sein und sie anrufen. Und sagen, pass auf, ihr habt das mir jetzt alles überlegt. Mhm. Wenn du auch nur einen Hauch von Interesse noch hast, lass uns reden. Komm, oder wir können uns auch irgendwo draußen in einem Café treffen, lass uns reden. Mhm. Wenn sie das ablehnt, dann war's das. Mhm. Finde ich. Mehr kann ich hier nicht sagen, Daniel. Es tut mir sehr leid, dass das passiert ist in deinem Leben. Ich wünsche dir alles Gute und ja, wie auch immer es jetzt ausgeht, dass du da gut durchkommst. Mhm. Ja? Toi, toi, toi. Alles Gute, Daniel. Danke, Jungen. Tschüss, ciao. Tschüss. 1.25 Uhr. Hier ist Sabine. Sabine ist 58. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sabine. Schön, dass ich so schnell bei euch durchgekommen bin. Ja, so geht das manchmal bei uns. Um was geht's denn bei dir, Sabine? Oh, bei mir geht's um eine ganz schwerwiegende Entscheidung, die ich treffen muss. Und zwar, mein 62-jähriger Lebensgefährte liegt seit heute 28 Tagen im künstlichen Koma. Entschuldigung, bitte. Seit wie vielen Tagen? Seit wie vielen Tagen? 28, entschuldige, das habe ich nicht verstanden. Im Koma. Und im Koma, im künstlichen? Er hat zwei Hirninfarkte erlitten, eine Hirnblutung, wird beatmet, ist, wie gesagt, im Koma und bekommt natürlich ganz viele Medikamente gegen hohen Blutdruck, gegen alle möglichen zusätzlichen Sachen, die dann auftreten. Und ich bin seit 3 Wochen als medizinische Betreuerin vom Gericht eingeteilt, also eingesetzt worden. Ja. Das heißt, ich bin diejenige, die entscheiden muss, ob er an eine Dialyse angeschlossen wird, wenn die Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Arbeiten die Nieren denn im Moment noch einigermaßen? Im Moment noch, aber grenzwertig. Das heißt, es ist abzusehen, dass die Nieren bald nicht mehr richtig arbeiten werden. Es ist zu befürchten, ja. Und wenn man dann nicht an die Dialyse angeschlossen wird, ist das sozusagen das Todesurteil? Genau das ist es. Wie sind denn nach Einschätzung der behandelnden Ärzte überhaupt seine Überlebenschancen? Da liegt genau das Problem. Also auf unserer Intensivstation wird er wirklich super betreut von verschiedenen Fachärzten, sprich Internisten, Intensivmediziner, Gefäßchirurgen, alles was nur gibt. Mhm. Aber der Neurologe, der mir sagen kann, wie groß die Schäden am Gehirn sind, die schon da sind, der kann erst dann richtig eine Perspektive abgeben, wenn er wacher ist wie jetzt. Mhm. Also er war nach den Vorfällen noch nicht bei Bewusstsein? Ist vor 28 Tagen aufgrund einer Blutvergiftung ins künstliche Koma gelegt worden. Ach, aufgrund einer Blutvergiftung? Ja. Und wodurch war die Blutvergiftung ausgelöst worden? Er hat einen Stent gesetzt bekommen. Also wenn so ein Arterienverschluss ist, wird so ein Stent gesetzt. Mhm. Das ist eigentlich relativ gut gelaufen. Und dann hat er sich aus Versehen einen Blasenkatheter gezogen, also aus Versehen selber. Mhm. Und dadurch ist eine Blutvergiftung entstanden. Das heißt also eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Ganz, ganz viele unglückliche Umstände, weil, wie gesagt, er ist auch sonst nicht ganz gesund gewesen. Er hat Diabetes und er hat COPD, also diese Lungenerkrankung. Er ist eigentlich sowieso schon ein kranker Mensch gewesen, aber jetzt kommt ganz viel noch dazu. Und das Problem ist, Domian, ich kann hier er liegt in unserem, also in dem Krankenhaus, in dem ich auch arbeite. Er liegt auf unserer Intensivstation und ich arbeite an der Pforte. Mhm. Ich habe hier ganz viele Ansprechpartner, ganz liebe Kollegen, die aber alle aus dem medizinischen Bereich sind, die alles nur mir medizinisch erklären können. Ja, du bekommst nicht mehr den zurück. Und aber von der menschlichen Seite, also von der gefühlsmäßigen Seite, ist niemand da, mit dem ich reden kann. Was soll ich machen? Wenn morgen die Frage kommt, sollen wir Dialyse machen, ja oder nein? Sabine, zunächst einmal, gibt es ein, habt ihr eine, oder habt ihr gemeinsam eine Patientenverfügung ausgefüllt oder hat er eine Patientenverfügung? Die Patientenverfügung liegt seit letztes Jahr September in seiner Wohnung, aber er war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht in der Lage, diese ganzen medizinischen Fragen, sprich, wollen sie reanimiert werden, wollen sie beatmet werden. Er war damit einfach psychisch überfordert mit diesen Fragen. Und er hat immer gesagt, ich möchte kein Pflegefall werden, ich möchte selber entscheiden, was ich wann esse, und du versprichst mir, dass ich nie ein Pflegefall werde. Und daraufhin ist diese Patientenverfügung, die liegt ununterschrieben zu Hause. Ach so. Was spricht denn jetzt dagegen, wenn der Fall der Dialyse-Notwendigkeit eintritt, zunächst einmal die Dialyse zu machen? In der Hoffnung, dass er in der nächsten Zeit so weit ist, dass man neurologisch etwas sagen kann. Dass er vielleicht sogar wach wird. Oder ich weiß ja nicht, ob überhaupt die Hoffnung noch besteht. Offensichtlich ja, wenn der Neurologe das so formuliert hat, wie du es gerade gesagt hast. Also der Neurologe hat gesagt, dass man ihn vorsichtig aus der Sedierung rausholen müsste, um ihn zu untersuchen. Aber sobald die Sedierung ein wenig zurückgefahren wird, bekommt er Panikattacken, also in der Sedierung Panikattacken, dann geht der Blutdruck auf über 220. Dann merkt man ihm an, dann ist er total angespannt in der Sedierung, er ist geschwitzt, und dann gibt man ihm wieder ein Medikament, tut ihn wieder in die Sedierung rein und aber wie sehen die Ärzte denn die Perspektive? Sie können ihn ja nicht für sehr, sehr lange Zeit im künstlichen Koma halten. Oder wollen Sie das? Die Ärzte sehen einfach nur, dass er für ihre, also aus ihrer Sicht relativ stabil ist. Und wie lange man das, diesen Zustand jetzt so weitermacht. Ich weiß nicht, ich denke manchmal, vielleicht warten Sie auf den Moment, wo er vielleicht dialysepflichtig ist. Und es kommt jeden Tag immer wieder etwas Neues. Wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen Luftröhrenschnitt machen. Habe ich zugestimmt, weil man mir erklärt hat, dann kann er besser atmen. Aber er atmet nicht selber. Er lässt die Maschine für sich atmen. Erzähl mir doch noch was über die Hirninfarkte. Also, über die CT-Befunde, die man gemacht hat, hat mir der Neurologe gesagt, dass also die linke Seite ist gelähmt, ob die sich irgendwann erholt, weil man mir sagt, alle Seiten, alle Mediziner sagen mir, ein Gehirn kann sich erholen über einen langen Zeitraum, es kann sich erholen. Aber diese Schädigungen, die jetzt da sind, können, wie gesagt, die linke Seite, das kann dauerhaft bleiben, dass er also vielleicht, wenn er mal wie irgendwann wach wird, im Rollstuhl sitzt. Wie weit die anderen Zähne sind, solange das Stammhirn nicht betroffen ist, ist es auch noch relativ positiv. Aber dadurch, dass dieser Mensch schon so viele Erkrankungen hat, ist er halt, wie gesagt, auch, ich sag mal, ein zusätzlicher Risikopatient noch hinzu. Diese Panikattacken, die muss man ja auch irgendwo in den Griff bekommen, wenn man ihn wach werden lässt. Ja, du sagst, dass du in dem Krankenhaus arbeitest. Das heißt, du kennst auch schon etwas näher den einen oder anderen Arzt. Ich kenne sie alle. Du kennst sie alle. Ja. Gibt es denn da nicht so ein quasi privates Gespräch auch, was die Ärzte dir also auch privat raten würden, was du tun solltest? Also ich habe von meiner Seite aus unser Ethikkomitee eingeschaltet, weil wir haben auch eine Palliativstation und ich einfach nicht mehr wusste, was ich weiter noch entscheiden soll, weil ich bin so zerrissen in mir drin. Ich, Ich möchte diesen Mann gerne behalten, weil ich wollte gerne, wir wollten zusammen alt werden. Mhm. Ich habe aber andererseits auch ein Versprechen abgegeben, dass er so, wie er jetzt da liegt, nicht für den Rest seines Lebens da liegen muss. Mhm. Und bei diesem Ethikgespräch ist eben, ich sag mal, da war der Neurologe nicht bei, sondern nur die aus der Ethikkommission. Und man hat mich schon unterstützt in dem Fall, dass man abwarten sollte, ob die Dialyse zum Tragen kommt und ich dann entscheiden muss. Aber ich habe das Gefühl, ich sage jetzt mal, es käme morgen oder übermorgen der Anruf, wir müssten jetzt die Dialyse, wollen Sie ja oder nein? Und Sabine, das war ja auch gerade meine erste Idee. Was spricht dagegen, erstmal die Dialyse zu machen? Vielleicht bist du in ein paar Tagen, wir wollen ja hoffen, dass er im Moment kein Leid empfindet, er ist in einem künstlichen Koma. Vielleicht ist die Situation in 10 Tagen oder in 15, 14 Tagen klarer. Und sollte jetzt morgen, übermorgen die Dialyse notwendig sein, vielleicht solltest du sie doch erstmal machen lassen. Vielleicht ergeben sich dann in 14 Tagen ganz andere Gegebenheiten und man sieht klarer. Ja. Ich finde das sehr schwer, jetzt so zu entscheiden. Und du machst dir ja auch sehr viel Mühe. Du hast dich mit vielen Fachleuten da schon unterhalten. Und wenn auch die Ethikkommission des Krankenhauses in diese Richtung geht. Also du weißt, dass ich das sehr ernst nehme, wenn du sagst, ich habe meinem lieben Mann was versprochen. Ja, dass man sich auch an sein ich weiß, dass du schon sehr viele Palliativpatienten betreut hast und schon so viel für die getan hast. Deshalb, ich musste einfach mit jemandem reden, der eben nicht nur Vollmediziner ist und mir einfach nur die Wenn und Aber und dies und das und jenes. Für mich ist der Mensch, der da liegt, wichtig. Verstehe ich. Bin ich vollkommen auf deiner Seite und ich bin der Letzte, der sagt, man muss einen Menschen bis zum Gehtnichtmehr am Leben erhalten. Ja. Auch wenn es überhaupt keine Perspektive mehr für ein qualitatives Leben gibt. Das finde ich ganz schlimm. Aber vielleicht könnte man sich diesen kleinen Zeitraum noch geben, falls der notwendig ist. Und dann kannst du in 10 Tagen oder wie gesagt 14 Tagen vielleicht klarer und auch mit deinem Gewissen besser entscheiden als jetzt schon. Ja. Das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig aus der Ferne. Das ist sehr schwierig, da eine Beratung zu geben. Aber du wolltest ja auch mal nur so eine Einschätzung von einem Außenstehenden hören. Soll ich dir was sagen, Domian? Genau diese Antwort wollte ich eigentlich hören. Ich hatte so gehofft, dass du mir genau diese Antwort gibst, nicht um Zeit zu gewinnen, sondern um einfach, ich sag mal, ich muss ja mit dieser Entscheidung, die ich dann treffe, musst du ein ganzes für den Leben, Rest meines Lebens leben. Ja. Und dieser Mann ist für mich sowas von wichtig. Ich habe im Leben noch nie so einen Menschen gehabt. Mhm. Dann sind wir uns ja eigentlich einig. Ja, ich danke dir ganz herzlich. Sie ist genau das, was ich hören wollte. Das freut mich sehr, Sabine. Und dann hoffe ich, dass richtige Entscheidungen getroffen werden, wie immer sie auch aussehen werden. Ja, und vor allen Dingen in seinem Sinne. In seinem Sinne, ganz genau, in seinem Sinne. Von Herzen dir und deinem lieben Freund und Mann alles Gute. Dankeschön, Domian. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Danke an dein Team. Sehr gerne. Tschüss. So, liebe Leute, wir haben 1.38 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema sagen, was wir morgen haben. Morgen heißt unser Thema, ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die etwas sehr Schwerwiegendes getan haben, die sich so sehr schämen, die einen großen Fehler gemacht haben, die vielleicht eine große Schuld tragen und die deshalb sagen, Mensch, ich kann mir nicht mehr in den Spiegel schauen. Und natürlich möchte ich auch gerne mit Leuten reden, die wirklich im wahrsten Sinn des Wortes nicht mehr in den Spiegel schauen können, vielleicht weil sie schwerst erkrankt sind und entstellt sind im Gesicht oder durch einen Unfall oder eine verfuschte OP entstellt sind. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ich kann mich nicht mehr sehen und jeder andere würde sagen, warum eigentlich nicht? Mit denen würde ich auch gerne sprechen. Also ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über euren Fall, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. So, hier ist Sarah. Sarah ist 27. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen. Guten Morgen, Sarah. Zu welchem Thema rufst du an? Ich rufe an zu dem Thema, das du am Anfang der Sendung angesprochen hast. Mensch, ich habe gerade schon gedacht, es kommt gar kein Anrufer dazu. Jetzt bist du da, das freut mich. Ah, oh, okay. Ja. Also, was ist denn deine Meinung? Ja, also ich finde das ganz furchtbar, ehrlich gesagt. Also das ist mir sehr, sehr negativ aufgestoßen, weil das meiner Meinung nach, also nicht, dass Frauen es mal anstrengend finden oder schlimm finden, Mutter zu sein. Ich glaube, das war schon immer so. Mhm. Aber dass eben es wieder mal ein Faktor ist, wo die das Bild der Frau als Mutter eigentlich öffentlich dekonstruiert wird und negativ dargestellt wird. Und das empfinde ich als ganz, ganz furchtbar. Ich finde die Aussagen auch schlimm. Also wenn ich hier, was ich gerade vorgelesen habe, dass eine Mutter in dieser Studie sagt, sie, wenn sie es vorher gewusst hätte, was auf sie vorkommt, hätte ich nicht mal ein Viertel eines Kindes bekommen wollen. Was für eine schlimme Aussage das ist. Ja, ist schrecklich. Aber ich meine, ja, Menschen regen sich über sehr vieles auf. Es wird Müttern in unserer Gesellschaft auch nicht einfach gemacht. Also man darf Kinder zum Beispiel nicht mal, was weiß ich, wenn man sich mit der Freundin auf einen Café trifft, mitnehmen, weil dann wird man blöd angeschaut. Weil was macht da plötzlich ein kleines Kind im Café? Mhm. Das schickt sich nicht. Also es ist, unsere Gesellschaft ist wahnsinnig kinderfeindlich geworden, kommt mir vor. Ich habe selber keine Kinder, ich habe Freunde, die Kinder haben. Mhm. Ich selbst studiere noch und habe auch noch nicht den richtigen Papa für die Kinder, leider. Das heißt, da ist geplant ist das schon für dein Leben. Ja, mhm. Ja, und es war mir auch schon immer klar. Also ich bin schon immer sehr, sagen wir, genderneutral rückblickend, aber mit dem Bewusstsein aufgewachsen ist, dass ich eine Frau bin und ich werde mal Mama. Mhm. Und dann kam ich irgendwie zum Beispiel an die Uni und dann wurde mir auf einmal erklärt, dass ich als Frau unterdrückt werde und dass ich es ganz schrecklich habe in der Gesellschaft und dass ich jetzt irgendwie für meine Rechte kämpfen muss oder sowas. Mhm. Und das finde ich vollkommen absurd, weil ich habe alle Rechte, von denen ich träumen kann. Also ich und du machst das, was du willst? Ja, definitiv. Ja. Mhm. Immer. Und das, was ich für richtig empfinde. Und mir kommt vor, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass der Zusammenhalt der Familie irgendwo gebrochen wird, um einsame, einzelne Konsumenten zu schaffen, die dann möglichst einen 40-Stunden-Job haben und sich dann vorstellen, wenn sie sich jetzt noch ein teures Auto kaufen, dann haben sie endlich ihr erfülltes Leben. Ich glaube ja, Sarah, als ich das gelesen habe, war ich genauso geschockt wahrscheinlich wie du. Und es wies mir so die Richtung, die ich sowieso so wahrnehme in unserer Welt, dass wir in einer durch und durch narzisstisch-egomanischen Welt leben. Und wenn ich ein Zitat von dieser Mutter lese, ich brauche einfach zu viel Zeit für mich selbst und meine Kinder rauben mir diese Zeit. Also wenn das kein Ausdruck von einer extrem egoistischen Person ist. Übrigens, ich glaube, so eine Untersuchung hätte man genauso bei Männern machen können und da wäre dasselbe rausgekommen, bin ich sicher. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, warum diese Wissenschaftlerin da nur Frauen genommen hat, das weiß ich gar nicht. Das hätte man wahrscheinlich auch unter, was weiß ich, Bäckereiverkäuferinnen machen können, ob es mühsam ist, morgens aufzustehen und dahin zu gehen. Ja. Ja, natürlich ist es das. Und natürlich überlegt man sich, ach, jetzt wäre ich eigentlich lieber im Urlaub als das und das. Die Frage ist für mich, ist das jetzt vielleicht nur irgendeine Studie von irgendeiner Wissenschaftlerin, die damit Aufsehen erregen will? Oder gibt es das wirklich latent in unserer Gesellschaft als großes Tabuthema, denn das würde ja niemand offen sagen, gibt es da eine große Zahl von Eltern, die, wenn sie so ganz ehrlich sind, sagen, eigentlich hätte ich doch keinen Bock, weil das ganze Leben ist für mich jetzt anders als vorher. Ich weiß es nicht. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt aufgrund dieses großen Medienaufkommens dazu kommt, dass viele Leute sich das denken oder dass andere sich denken, die irgendwie gedacht haben, okay, sie werden mal eine Familie haben, dann hören, oh mein Gott, okay, es ist so schrecklich, wenn jetzt selbst schon die Mütter sagen, die wären lieber doch nicht Mütter geworden, dann mache ich das gar nicht erst. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz verwerflich. Und ich sehe da wirklich das Problem eigentlich in der Politik, die so einen Diskurs im Prinzip in die Richtung vorgibt. Ich weiß nicht, ich lebe in Österreich und hier hat die Frauenministerin zum Frauentag ein großes Interview gegeben und hat gesagt, dass es ja eh schon ganz schlimm ist, dass die Frauen zwei Arbeitsjahre verlieren, wenn sie ein Kind bekommen. Mhm. Also ich meine, das ist doch nicht ein 40-Stunden-Job, ist doch nicht das Ziel des erfüllten Lebens. Mhm. Ja, sehr richtig, sehr richtig. Also ich höre daraus, dass du dich da überhaupt nicht irritieren lässt von solchen Sachen. Na, überhaupt nicht. Und du das fragwürdig findest. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so... Ist das überhaupt gut, wenn man so einen Forschungsbericht groß in die Öffentlichkeit stellt? Forschungsberichte gibt es zu allem Pro und Contra, ja, Hunderttausende. Ja, eben, genau. Es ist eine Überlegung, was man eben, Vielleicht wollte die Wissenschaftlerin auch nur auf sich aufmerksam machen, denn du hast recht, es könnte gleich wieder einen anderen Forschungsbericht geben, der genau das Gegenteil beweist und belegt. Es gibt zum Beispiel, mein Medizinstudium ist jetzt auch schon länger her und abgebrochen, aber es gab mal sowas, dass Männer eine wahnsinnig niedrigere Lebenswahrscheinlichkeit haben, wenn sie alleinstehend sind. Mhm. Also allein der Zusammenhalt in der Familie ist schon gesund, quasi. Mhm. Aber da verdient man halt kein Geld mit, ne? Ja, ja, genau. Wenn irgendwie genau. Mehrere Menschen zusammen in einem Haus leben. Ja, ja, ja. Sarah, danke dir für deine Meinungsäußerung. Und ja, bitte schöne gerne. Grüße nach Österreich. Ja, Grüße zurück und Grüße natürlich nach Twitter. Ja, wir grüßen Twitter. Das ist sehr nett, dass du sagst. Wir grüßen Twitter von Herzen. Von Herzen, genau. So machen wir es. Sarah, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und schon ist hier die Anita. Und Anita ist 63. Guten Morgen, Anita. Guten Morgen, Domian. Anita, weswegen rufst du an? Ich gehöre zu denen, die Montag in Dresden bei Pegida mitlaufen. Ah. Ich möchte vorausschicken, dass ich weder Nazi noch Rassist bin. Und ich spreche auch nur für mich, meine Eindrücke und meine Ansichten. Mhm. Und ich bin kein Profi-Politiker und ich bin auch nicht brillant. Ich weiß auch vieles nie. Mhm. Und ich rufe an, weil ich über die Medien und die Presse so furchtbar enttäuscht und entsetzt bin, die uns so angreifen, abwerten, ohne eigentlich das Programm von Pegida zu kennen. Oder die Inhalte von unseren Demos. Es gab mal eine Internetseite vor zwei Monaten von Pegida, die ich mir auch aufmerksam durchgelesen habe. Mhm. Und dagegen hätte ich gar nichts einzuwenden. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt wieder verändert hat. Aber es kommt ja auch hinzu, dass, soweit ich informiert bin, Pegida auch selbst gar nicht mit der Presse groß sprechen will. Stimmt das immer noch? Ja, das stimmt. Wir werden auch dazu angehalten, weil wir es laufend erleben, dass so furchtbar gelogen wird. Nun hat sich ja einiges bei euch verändert. Das habe ich wirklich, wirklich selber am eigenen Körper mitgespürt, dass das einfach alles nicht stimmt oder vieles nicht stimmt. Was stimmt denn nicht? Dann hast du jetzt hier eine Chance. Du bist ja in einem öffentlichen Medium eines großen öffentlich-rechtlichen Senders. Was stimmt denn nicht? Du hast die Möglichkeit, das zu sagen. Ja. Es gibt ja so viele Punkte. Es geht los bei den Anzahlen, die dabei immer laufen. MDR bringt auf alle Fälle immer ein paar tausend weniger. ZDF korrigiert das dann öfter nach oben. Mhm. Und wir kriegen auch ganz andere Zahlen gesagt von der Polizei. Mhm. Okay, gut. Da kann man, ist jetzt nicht so schön. Die ganze herablassende Art, wie man die Pegida behandelt, das finde ich einfach schlimm. Es ging los. Letzte Woche war dieser Holländer da, dieser Wilders. Gerd Wiedel, ja genau. Mhm. Mhm. Und wie man da diese Berichte dann bringt. Ja, er trat auf in seinen platinblonden Haaren und man hat erwartet, dass jetzt Hasstiraden kommen, hat er aber nie gemacht. Naja, das war nun nicht dolle, was er da gesagt hat, ich habe es gesehen. Ja, ich fand da nichts Anstößiges dran. Mhm. Und man hat dann gesagt, ja, der Zuspruch war verhalten, es stimmt nie. Wir haben wirklich ganz doll geklatscht und den Mann bejubelt. Mhm. Und ich gucke mir das im Fernsehen an, na, da hört man so ein paar einzelne schwache Klatscher, wirklich ganz enthalten. Also ich habe die Zitate jetzt nicht mehr so im Kopf, aber als ich es gesehen habe, zuckte ich sehr zusammen und habe gedacht, dass wenn da Strömungen bei euch sind, die solide fundiert sind, damit habt ihr euch nichts Gutes getan, so einen Typ dahin einzuladen. Aber lass mich was anderes fragen. Ja. Es gab ja eine Sprecherin, deren Namen ich jetzt nicht mehr weiß, die auch mal bei Günther Jauch war. Ja, die ist ja nun wieder weg. Dann gab es den umstrittenen, seltsamen Typ mit dem Hitlerbärtchen, der ist jetzt irgendwie wieder da. Ja, aber er ist zurückgetreten vom Leitung. Das war auch keine glückliche Wahl, denn der Mann, der ist angreifbar. Ja. Er sagt zwar, das war ein Scherz gewesen mit dem Hitlerbärtchen vor Jahren, aber das weiß man nie. Und deswegen ist er auch zurückgetreten. So, und es ist auch schwierig. Wissen Sie, weißt du, wir sind keine Partei. Mhm. Wir sind alles bloß Amateure. Anita, es fehlt eigentlich eine richtige Leitung. Und ich denke, viele gehen hin, mit unterschiedlichen Vorstellungen und Zielen. Mhm. Das ist nicht unbedingt bei allen gleich. Mhm. Aber einiges sind wir uns einig, dass zum Beispiel politische Verfolgte und Kriegsflüchtlinge auf alle Fälle hier immer willkommen sein werden und mhm. dass die dann auch entsprechend gut untergebracht werden, besser. Was gegen Aber was? Gegen was bist du denn? Sagen, machen wir mal Butter bei die Fische. Also das war eine Aussage jetzt von dir, okay? Und gegen was bist du? Ich bin für eine Reduzierung der Einwanderer. Warum? Weil ich denke, das ist nie die Lösung. Man soll das Geld in die Länder hintragen und nicht, dass die alle herkommen. Du siehst ja, wie das in Afrika jetzt ist. Da gehen x Boote unter, das ist alles ganz schrecklich. Was Aber findest du sollte, denn? Ich habe jetzt so ein Abo abgeschlossen und zwar spende ich zum Beispiel jeden Monat für das Flüchtlingslager in Somalia. Mhm. Das kann nicht die Regel sein, dass ja moderne Völkerwanderungen entstehen und alle nach Europa kommen wollen. Ja, was denn dann? Ja, das sagt ja auch, glaube ich, kein seriöser Politiker, denn letztendlich sagen die alles in der Richtung, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, dass man vor Ort helfen muss. Fühlst du dich denn in deinem, wohnst du auch in Dresden? Ja. Fühlst du dich in deinem Umfeld von ausländischen Menschen belästigt oder bedrängt? Überhaupt nie, das ist auch wieder sowas. Klar wissen wir, dass hier kaum welche sind oder wenige sind. Das ist auch nicht das Thema. Wir möchten bloß nicht, dass die Verhältnisse wären wie in Großstädten im Westen. Mhm. Ich möchte nie, dass das so wird wie in Berlin, Neukölln. Eine Freundin von mir, eine Kollegin, deren Tochter ist dahin gezogen, ihre Enkeltochter war das Ausländerkind in der Klasse. Das wurde gemobbt, die sind dort weggezogen, das Kind geht in eine evangelische Schule, mhm. einfach, obwohl die gar nicht evangelisch sind, um mhm. dort wegzukommen. Also Anita, das war auch schon Leistung, die dort erbracht wurde an den Schulen. Das Mädel hat jedes Mal, wenn die bei der Oma war, da hat die mit der die Grundschullehrplan mhm. durchgenommen, damit überhaupt was wurde. So soll das bei uns nie werden, dass sich die Polizei nicht mal reintraut, dass wir hier eine Scharia haben und Gerichte haben und eine eigene Polizei und mhm. Friedensrichter. Wir wollen keine Parallelgesellschaft. Okay, bin ich ganz auf deiner Seite und ich sehe die Zustände in Neukölln auch sehr kritisch, dass es in der Tat da Bereiche gibt, wo die deutsche Polizei sich kaum mehr reintraut. Bist du Mitglied einer Partei? Nein. Auch nie gewesen. Es ist auch so, weißt du, auch ich bin froh, dass ich mit dir jetzt so locker reden kann. Ich hatte ein bisschen Bammel, weil dein Kollege, da spürte ich so eine höfliche Ablehnung. Naja, nee, das war schon normale kritische Fragen. Nein, ich will es dir ganz offen sagen. Ich glaube ja, dass unter dieser Bewegung eine ganze Menge redliche Leute sind. Und du machst auch diesen Eindruck auf mich. Und ich finde, dass auch unsere Politik diese redlichen Leute ernst nehmen muss. Daher finde ich, dass der SPD-Vorsitzende Gabriel vor einer Weile ja das Gespräch sogar gesucht hat mit Teilen von Pegida und sich da halt mit denen unterhalten hat. Warum nicht? Das sollte man auch tun. Aber ihr müsst aufpassen, ihr, die ihr redlich seid, die ihr keine Nazis seid, dass ihr nicht vereinnahmt werdet von dem rechten Pack. Da müsst ihr aufpassen. Und du weißt, das sage ich dir, das weißt du noch besser als ich, dass sich da schon eine Mischpoke auch drunter gemischt hat, mit der man eigentlich nichts zu tun haben möchte. Ich selber habe da noch keine finden können. Ich weiß nicht, wie man das dort sieht. Auf alle Fälle, das wird schon sein, bei so vielen Tausend, da werden auch ein paar Idioten dort dabei sein. Mhm. Aber ich denke, das wird auch dort jedes Mal gesagt. Ich glaube, wir sind das Friedlichste, was es gibt. Da wird jedes Mal gesagt, keine Nazis, die sind unerwünscht, keine Hooligans, die sind auch unerwünscht. Ja. Und dann wird uns gesagt, bitte keine Sprechchöre. Lassen Sie sich nicht provozieren. Provozieren Sie niemanden. Leise durch die Stadt gehen. Aber dann muss ich dir auch noch sagen, es gibt ja eine neue Sprecherin bei euch, zumindest die Tatjana Festerlin, die sich für das Bürgermeisteramt bewerben will. Diese Frau ist eine Hetzerin, finde ich. Das, was ich bisher im Fernsehen gesehen habe, da wird mir Angst und Bange, wenn ich diese Frau höre. Das ist kein differenziertes Herangehen an diese durchaus begründeten Besorgnisse der Menschen. Ja, ich könnte jetzt gemein sein und sagen, die ist Wessi. Das ist ja völlig wurscht. Die wie wir. Ja, ist ja völlig wurscht, woher die kommt. Das macht es nicht besser oder schlechter. Die ist da wirklich anders. Die hat doch da was gesagt hier gegen gegen Lesben und Schwule, das ist so ein Quatsch, das ist kein Thema bei uns. Auch ein Thema bei Begida ist ja die sexuelle Selbstbestimmung. Das die hat auch kein Thema. Die hat was gegen Lesben und Schwule gesagt. Ja, ja. Ja, siehst du mal. Ja, da siehst du auch schon, aus welcher Ecke die kommt, wie die tickt. Ihr müsst euch von solchen, wenn ihr eine redliche Strömung seid in dieser Bewegung, dann müsst ihr euch von solchen Leuten distanzieren. Die machen ein ganz übles Bild auf unser Land. Und in Summe, das möchte ich nicht, dass auf unser Land so ein Bild geworfen wird. Wissen wir auch. Wir unterhalten uns da auch drüber. Ich glaube nie, dass diese großen Zustrom haben wird. Ich habe da noch einen Punkt, der mir auch wichtig ist, die Erhaltung, auch bei Pegida ein Punkt, die Erhaltung und Schutz des der Abendlandskultur. Mhm. Da fragen viele, was soll denn das sein? Für mich sind das zum Beispiel sowas, dass man wieder Volkslieder singen darf, Deutsche, dass man auch sagen darf, dass man seine Heimat liebt, ohne dass man dann sofort ein Nazi ist. Anita. Das ist nämlich jetzt der Gabalier beim Konzert. Ja. Er kommt auch in die rechte Ecke aufgrund, weil er Volkslieder singt. Ja, das ist ja albern. Das ist ja, es ist auch schon so gewesen, was mich so aufgeregt hat bei dem Fußball-Weltmeisterschaft. Da fahren dann Autos mit so kleinen deutschen Flaggen rum. Mhm. Auch das war national. Ja gut, aber das machen ja mittlerweile alle Leute und das ist ja völlig anerkannt. Und wir haben ein wunderbares deutsches Volksliedgut, was gehegt und gepflegt werden soll und auch wird von Hunderten von Chören in Deutschland. Da rümpft auch niemand die Nase. Aber es wird über die Pegida die Nase gerümpft, obwohl die Punkte überhaupt nie bekannt sind gegen Hassprediger, ja. Für Volksentscheide im Grundgesetz. Was fällt mir, ich habe die nie alle im Kopf. Anita. Ich bin viel zu aufgeregt jetzt. Aber ich glaube, du kannst mir nicht vorwerfen, dass ich dir jetzt das Wort abgeschnitten habe. Nein, überhaupt nicht. Also du hast hier die Chance gehabt, wirklich zu sprechen. Und wie gesagt, wenn alle so wären wie du, dann könnte man sich damit sicherlich arrangieren oder man könnte sachlich sich damit auseinandersetzen. Macht man nie. Und deswegen ist das auch keine Demokratie. Ich war vor 25 Jahren, bin ich schon mitgelaufen hier in Dresden. Und da haben wir uns so gefreut, dass die Diktatur weg war und jetzt man reisen konnte und man sagen konnte, was man wollte. Ich wäre fast mal aus dem Schuldienst deswegen geflogen. Ach, du bist Lehrerin. Du bist Lehrerin. Wenn ich gesagt habe, bist du etwa Genossin. Und jetzt ist das wieder so. Jetzt kann ich wieder nicht sagen, ich gehe zu Begida in der Schule. Mhm. Ich kann sagen, meine Tage sind gezählt, ich gehe in Rente. Aber die anderen Kollegen haben Angst. Ah. Das heißt, du warst auch auf den berühmten Montagsdemonstrationen in der DDR? Ja, na klar. Ja, weil du dich aufgelehnt... Aber das wollten wir nicht so. Bitte? So wollten wir das nie. Mhm. Viele Punkte, wo wir jetzt sagen, nee. Ja. Es ist vieles gut. Es stimmt, man kann alles sagen, aber man bewirkt wenig. Früher haben wir beim Studium, mussten wir doch Marxismus, Leninismus in Massen lernen. Da hatten wir mehr als Pädagogikunterricht. Mhm. Und jetzt stellen wir plötzlich, da habe ich immer gedacht, das ist Propaganda, das stimmt alles nie, so ist der Kapitalismus nie. Und dann war er da und jetzt haben wir die Praxis, es stimmt wirklich. Aber immerhin, ihr dürft hier auf die Straße gehen und ihr dürft demonstrieren und ihr dürft euren Mund aufmachen und ihr dürft auch keine Sorge. Und ihr dürft auch wunderbar, zum Beispiel du jetzt hier bei uns in der Sendung sprechen. Also, ich glaube, dass wir uns in unserer Demokratie schon, ich habe es ja gestern schon gesagt. Es gibt ja Stimmen, die Pegida verbieten wollen. Ja, das vergiss mal. Warten wir es ab. Es gibt vieles zu kritisieren in unserem Land, aber ich glaube nach wie vor, dass wir in einem verdammt guten Land leben. Ich bin ganz begeistert, wie du mit mir gesprochen hast. Ich habe lange überlegt, ob ich es mache oder nicht. Anita, jetzt müssen wir Schluss machen. Ich wünsche dir alles Gute und hab ein Auge auf all das, was da dir auch nicht gefällt in diesem Stunden. So gut ich das kann, werde ich das tun. Sehr gut. Ich finde es so schade, dass du aufhörst. Es war immer meine Lieblingssendung jeden Tag. Habe ich mich drauf gefreut. Vielen Dank, Anita. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben. Vielleicht können wir das Thema mit den Müttern übermorgen noch ein bisschen fortsetzen. Morgen haben wir nur ein festes Thema und das Thema heißt morgen, ich kann nicht in den Spiegel schauen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einen großen Fehler in ihrem Leben gemacht haben. Habt ihr einen großen Fehler gemacht? Schämt ihr euch für etwas? Bereut ihr etwas so stark, dass ihr sagt, ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen? Oder vielleicht seid ihr so schwer krank? Oder entstellt durch einen Unfall oder durch eine verfuschte Schönheitsoperation, dass ihr auch nicht mehr in den Spiegel schaut und einen großen Umweg um den Spiegel macht oder vielleicht gefällt ihr euch einfach nicht und sagt, ich bin so hässlich, ich kann nicht in den Spiegel hineinschauen. Also, wenn ihr morgen gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann ruft ab 0 Uhr an. Die Leitungen sind wie immer geschaltet oder mailt uns domian@wdr.de. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und sage Tschüss. 1 Uhr morgen, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.